Kapitel 21. Das Herz des neuen Bundes. Bevor ich meine letzten Gedanken über das Herz des neuen Bundes in diesem Buch mitteile, muss ich die Wichtigkeit des Verständnisses der Konsequenzen von Entscheidungen erklären. Wegen des Mangels an Verständnis über dieses Thema denken Leute oft, wenn sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen erleiden, dass es Gott ist, der zornig ist und sie züchtigt. Wir müssen lernen, Gott aus dem Spiel zu lassen, was die Konsequenzen unserer Entscheidungen betrifft, sie haben nichts mit ihm zu tun. Menschen klagen oft Gott oder den Teufel an, wenn sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen erleiden. Der neue Bund nimmt Gottes Strafe aus unserem Leben weg, wie wir gesehen haben, aber weder die Züchtigung Gottes noch die Konsequenzen unserer Entscheidungen werden weggenommen. Wenn du von einem Gebäude springst und dich verletzt, hat Gott dich nicht bestraft, du hast die Konsequenz deiner Entscheidung erlitten. Wenn du eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe hast und dir eine sexuell übertragbare Krankheit zuziehst, hat Gott dich nicht bestraft. AIDS ist nicht Gottes Strafe für Homosexuelle oder für Menschen, die ständig ihre Partner wechseln. Es ist die Konsequenz einer persönlichen Entscheidung. Wenn du zu viel isst, keinen Sport machst, Groll und Bitterkeit hegst und deinen Körper missbrauchst und dann als Konsequenz unter schlechter Gesundheit, Übergewicht und Herzproblemen leidest, hat das nichts mit Gott zu tun. Wenn ich Ehebruch begehen würde, würde Gott mich dafür nicht bestrafen, weil er Jesus schon dafür bestraft hat. Ich würde jedoch immer noch die Konsequenzen meiner Entscheidungen zu tragen haben, welche unter anderem die Zerstörung meiner Ehe, meines Familienlebens und meines Dienstes sein könnten. Paulus sagt es so gut in 1. Korinther 10, 23, wo er uns erklärt, dass die Frage nicht ist, ob es erlaubt ist, sondern ob es erbaut. Es ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Es ist alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Wenn du zu viel Geld ausgibst und über deine Verhältnisse lebst und dadurch in Schulden gerätst, hat das nichts mit Gott zu tun, der dich mit Armut straft. Du erleidest nur die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Wenn du dich entscheidest, deine Zeit vor dem Fernseher zu verbringen, im Internet oder den sozialen Medien, anstatt die Bibel zu studieren und die Gegenwart Gottes zu genießen, dann wirst du einen Mangel an Bibelwissen, Intimität mit Gott und einen kraftlosen Dienst haben. Das moralische Universum. Gott schuf das Universum. Da er ein Gott der vollkommenen Liebe ist, hat er ein moralisches Universum der Liebe geschaffen. Jesus sagte den Pharisäern, nicht den Christen, dass das Königreich Gottes inwendig in ihnen sei. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen. Man wird nicht sagen, siehe hier. Oder, siehe dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Lukas 17, 20-21. Es ist wichtig zu erkennen, dass er dies nicht zu Christen sagte, die innerhalb des Königreiches Gottes waren, sondern zu Menschen, die außerhalb waren. Das bedeutet, dass die Gesetzmäßigkeiten des Königreiches Gottes ins Innere jeder Person eingeprägt sind. Da das Königreich Gottes aufgrund der ureigenen Natur Gottes ein Königreich der Liebe ist, ist es so, dass wir jedes Mal, wandeln wir nicht in Liebe, gegen uns selbst leben. Es gibt immer Konsequenzen dafür, nicht in Harmonie mit diesem vollkommenen Universum der Liebe zu leben. Ich liebe das Sprichwort, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wähle das Liebevollste. Manchmal denke ich, dass Ratten schlauer sind als viele von uns. Ich habe einen Artikel gelesen über Wissenschaftler, die Ratten in ein Labyrinth setzten. Am Ende des Labyrinths war ein Stück Käse. Es gab nur einen richtigen Weg zum Käse, und jedes Mal, wenn die Ratte einen falschen Weg ging, bekam sie einen kleinen Elektroschock. Die Ratte ging den falschen Weg niemals zweimal und bekam schließlich den Käse. Wenn Menschen beständig die Konsequenzen ihrer falschen Entscheidungen erleiden, passiert es häufig, dass sie diese Entscheidungen wiederholen und dann Gott dafür anklagen. Das verursacht ihnen schließlich großen Schaden und macht sie unfähig, in einer intimen Beziehung mit Gott zu leben. Ich bin leidenschaftlich, was den neuen Bund betrifft, denn ich bin überzeugt davon, dass er das Herz Gottes zum Ausdruck bringt. Ich habe furchtbaren Missbrauch gesehen, was die Botschaft des Evangeliums der Gnade und den neuen Bund betrifft. Die inneren Kämpfe, bevor ich mich hinsetzte, um dieses Buch zu schreiben, waren wegen des Missbrauchs, den ich gesehen habe, sehr intensiv und schwierig. Nur weil die Botschaft vom neuen Bund von einigen als Lizenz zum Sündigen benutzt wurde, bedeutet das nicht, dass wir nun vor ihr zurückschrecken sollen, sondern es bedeutet eher, dass wir sie korrekt lehren sollten. Die prophetische Warnung. In 2. Timotheus 3, 1-5 warnt uns der Apostel Paulus ernstlich bezüglich der Tage, in denen wir jetzt leben. Wir sehen diese Schriftstelle erfüllt, während die Bühne bereitet wird für das Erscheinen des Antichristen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott, dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Solche meide. Unter der Aufzählung der schrecklichen Dinge, von denen Paulus sagt, dass sie passieren würden, stechen drei Dinge hervor für mich, welche in der heutigen Gemeinde wuchern. Alle drei sind eine Auswirkung des Missbrauchs der Botschaft vom Neuen Bund. Diese drei finden wir in den Versen 2 und 4, welche sagen, Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Vor mehr als 35 Jahren war ich bei einem Treffen, wo ein Freund dieses großen Mannes Gottes und Wiederherstellers der Botschaft des Glaubens für die Gemeinde, Kenneth Hagin, erzählte, dass er mit Herrn Hagin kürzlich ein persönliches Treffen hatte und dieser ihm unter Tränen sagte, dass er lieber gestorben wäre, als erleben zu müssen, wie viele Leute seine Lehren über Glauben für ihren selbstsüchtigen Gewinn und ihre Gier missbrauchen. Selbstsüchtige Menschen werden die Wahrheit des Wortes Gottes immer für ihr eigenes Vergnügen missbrauchen. Trotzdem ist der neue Bund immer noch im Zentrum des Herzens Gottes, und Religion, die vom Teufel ist, ist ein Zerrbild des wundervollen Charakters Gottes. Deshalb werde ich treu fortfahren, über den neuen Bund zu predigen. Das Herz des neuen Bundes sind nicht die Segnungen oder Dinge, die wir von Gott bekommen können, sondern Beziehungen. Lass uns die prophetische Ankündigung des neuen Bundes in Hebräer 8, 10 ansehen. Dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Stell dir vor, du wärst ein Multimillionär und freust dich über den Tag deiner Hochzeit. Deine wunderschöne Braut schreitet den Mittelgang herunter und steht neben dir, während der Prediger mit der Zeremonie beginnt. Da flüstert sie dir zu, sag ihm, er soll sich beeilen mit der Zeremonie, denn ich möchte nach Hause und endlich legalen Zugang zu deinem Bankkonto haben. Der Schmerz, den du empfinden würdest, wäre sehr groß. Gott, der uns so leidenschaftlich liebt und uns sein Teuerstes gegeben hat, das Leben seines kostbaren Sohnes, Jesus Christus, um uns in seinen Bund zu bringen, fühlt tiefen Schmerz in seinem Herzen, wenn seine Kinder den neuen Bund missbrauchen. Gottes primärer Grund für den neuen Bund war es, unsere Herzen für sich zu erobern. Es geht nicht um die Dinge, die wir von ihm bekommen als Vorrecht des Bundes. Viele Bibelverse wurden schlau verdreht und manipuliert, um den Fokus des neuen Bundes von der Beziehung auf die Vorteile und materiellen Segnungen zu verschieben. Die ursprüngliche Absicht Gottes. Paulus sagt uns in Kolosser 1, 15 bis 16, was Gottes ursprüngliche Absicht für die Schöpfung des Menschen war. Welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Herr hat uns niemals für unser eigenes Vergnügen geschaffen, sondern, um genau zu sein, für sich selbstständig. Wir existieren zu seiner Freude, nicht erlebt für unser Vergnügen. Wir wurden nicht geschaffen für Dinge, sondern für eine Person, und die ist Gott. Durch den neuen Bund schafft Gott die Wiederherstellung der ursprünglichen Absicht der Schöpfung, in einer intimen Beziehung mit Gott zu leben. Aufgrund der Natur Gottes, die vollkommen, selbstlos und gütig ist, wird er uns niemals in diese Beziehung zwingen oder uns manipulieren, sondern er wartet geduldig, dass wir uns entscheiden. Die ultimative Täuschung. Von Anfang an hat der Teufel mit Täuschung und Verführung gearbeitet, angefangen bei Eva, was bewirkte, dass sie sündigte. In 2. Korinther 11, 3 heißt es. Ich fürchte aber, es könnten, wie die Schlange mit ihrer List Eva verführte, so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgelenkt werden. Wir können hier deutlich sehen, dass der Grund, warum Eva sündigte, war, dass sie getäuscht wurde. Wenn wir uns 1. Mose 3, 6 anschauen, sehen wir, wie diese Täuschung funktionierte. Als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon, und er aß. Der Teufel bekam sie dahin, zu glauben, dass es Vergnügen außerhalb von Gott gab. Gott hatte ihr bereits alles gegeben, was sie für ein fantastisches Leben brauchte. Als sie auf die Stimme des Bösen hörte, fing sie an zu glauben, dass ihr etwas vorenthalten wird, das ihr Vergnügen bringt. Es ist Verführung zu glauben, dass wir Befriedigung außerhalb unserer Beziehung mit Gott bekommen können. Ich glaube, es gibt eine ultimative Täuschung, nämlich zu glauben, dass Gnade und der neue Bund Mittel dazu seien, Dinge zu bekommen, die uns befriedigen über das hinaus, was wir in unserer Beziehung mit Gott finden können. Erinnerst du dich an die drei Dinge, von denen Paulus gesprochen hat? Es sind die Selbstsucht, die Liebe zum Geld und die Liebe zu Vergnügen. Mit einem weinenden Herzen, das Gottes inneren Schmerz spürt, bitte ich dich, missbrauche diesen wunderbaren neuen Bund nicht für Selbstsucht, Geld und Vergnügen. Verstehe, dass der neue Bund möchte, dass du dich Gott, der dich liebt, hingibst, indem du in eine intime Herzensbeziehung mit ihm eintrittst und darin bleibst. Alle Vorrechte werden dein sein und du wirst lernen, durch Glauben Zutritt zu ihnen zu haben. Finde Freude innerhalb und außerhalb. Menschen, die der ultimativen Täuschung verfallen sind, den neuen Bund für ihr selbst, Geld oder Vergnügen zu missbrauchen, sind auf der Suche nach Vergnügen, entweder innen oder außen. Lass mich dir diese Aussage erklären. Menschen haben die Gemeinde verlassen, um in der Welt Vergnügen zu finden. Das sind jene, die offensichtlich den neuen Bund missbrauchen, indem sie versuchen, außerhalb der Gemeinde Vergnügen zu finden. Dann gibt es andere, die aus verschiedenen Gründen die Gemeinde nicht verlassen, aber dennoch dieser Täuschung verfallen sind. Sie versuchen nun innerhalb der Gemeinde Vergnügen zu finden, was noch viel gefährlicher ist, weil es so subtil ist. Sie können dir viele Bibelverse zitieren, um zu beweisen, dass ihre Lebensart richtig und von Gott gebilligt ist. Gott ist ein Herzensgott und verbindet sich mit uns von Herz zu Herz, wie wir in Hebräer 8, 10 bis 11 sehen. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen will nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Wir können einen sehr einfachen Test machen, um zu sehen, ob wir dieser Täuschung unterlegen sind oder nicht. Schau dir ganz ehrlich dein Leben an und analysiere die Dinge, um die du Gott bittest oder die du in Anspruch nimmst. Es mag Gesundheit, Versorgung, Wiederherstellung von Beziehungen oder Dienst oder irgendeine andere Sache sein. Dann schau ehrlich in dein Herz und stelle fest, warum du diese Dinge möchtest. Wenn die Antwort irgendwie anders lautet als, für die Herrlichkeit Gottes, dann ist es die falsche Antwort. Paulus sagt uns, dass wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun sollen. 1. Korinther 10, 31. Ich habe Menschen getroffen, die anfangs dem Herrn mit Leidenschaft und Feuer dienten, weil der neue Bund ihr Herz erobert hat. Jahre später ist, sehr subtil, ihr Dienst wichtiger geworden als ihre Intimität mit Gott. Wir dürfen eine solche Täuschung in unserem Leben nicht zulassen. So wie Gott nach der Intimität mit uns verlangt, müssen wir auch danach verlangen, sie mit ihm zu haben. Ich bin zu dem Verständnis gekommen, dass dies ein wunderbarer Kreislauf ist. Verlangen ist eine Entscheidung. Entscheidungen folgen diesem Verlangen, was uns dann wiederum noch mehr verlangen lässt. Im Natürlichen ist das sehr einfach zu entdecken. Wir entscheiden uns, mehr Nahrung zu verlangen, als wir brauchen. Wenn wir unser Herz einmal durch die Entscheidung geöffnet haben, kontrollieren Entscheidungen für mehr Nahrung unseren Appetit. Je mehr wir essen, umso mehr wollen wir. Bevor wir es merken, sind wir übergewichtig. Du kannst dies auf Geld, materielle Dinge oder sexuelles Verhalten anwenden, tatsächlich auf fast alles. Lass uns dies auf den neuen Bund anwenden, welcher Gottes Verlangen nach Intimität mit uns zum Ausdruck bringt. Gott entschied sich, nach uns zu verlangen, die Entscheidung, seinen kostbaren Sohn zu opfern, folgte, und nun ist sein Verlangen nach uns unersättlich. Nun ist es an uns, ihm zu antworten. Du musst dich entscheiden, nach ihm zu verlangen. Nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, nach ihm zu verlangen, werden natürliche Entscheidungen, wie Zeit mit ihm zu verbringen und dich ihm hinzugeben, folgen. Das wird wiederum dein Verlangen nach ihm stärker machen, und du bist in einem wunderbaren Kreislauf der Liebesbeziehung des neuen Bundes. Wenn das Neue Testament über Verlangen spricht, meint es kein Gefühl, sondern vielmehr eine Entscheidung. Leider ist im Sinn vieler Christen Verlangen mehr mit Gefühlen assoziiert als mit Entscheidung. Zwei Schriftstellen, die deutlich zeigen, dass Verlangen eine Entscheidung ist, stehen in 1. Korinther 14, 1 und 1. Petrus 2, 2. In beiden Versen wird mit unterschiedlichen Worten eine Haltung ausgedrückt, welche ein Verlangen ist. Beide Worte sind im Urtext in der aktiven Form geschrieben, was bedeutet, dass es etwas ist, was wir tun, und nicht etwas, was wir einfach nur fühlen. Ich habe die Worte hervorgehoben, damit du sie klar erkennen kannst. Strebet nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistesgaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnet. 1. Korinther 14, 1. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zunehmet zum Heil. 1. Petrus 2, 2. Ich hoffe, die Seiten dieses Buches haben eine Sehnsucht in dir geweckt, im neuen Bund zu wandeln. Wenn es dir geholfen hat, dann bete bitte für mich und empfehle es anderen. Du kannst mir auch auf Facebook folgen. Mein Gebet ist, dass du in einer intimen Beziehung mit dem Herrn leben und den neuen Bund genießen mögest. Vergiss niemals. Es ist vollbracht.